An dem heutigen Sonntag Kantate sind wir ja aufgefordert, neu das Lied der Erlösung zu singen. Neu uns der Erlösung in Jesus Christus zu erinnern. In diesen Tagen feiert ja auch das Volk Israel Passa und die Tage der süßen Brot. Das Passafest ist eine Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft, Ägyptens. Und sie sollen auch jetzt feiern die Befreiung aus den Nationen hin wieder in das Land der Väter. Und so möge der Herr schenken, dass diese Befreiung, dieses Gedenken an die Befreiung auch zu der inneren Befreiung führt in Jesus Christus. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied kann ja nur der singen, der was Neues erfahren hat. Ansonsten singt man ja immer die alten Lieder, nicht? Von früher, damals war's, nicht? Dann kramt man in der Vergangenheitskiste und dann holt man da verschiedene Dinge heraus. Ach, das war doch damals schön. Nein, es soll das gegenwärtige und das neue Lied sein. Wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir heute? Was bist du heute als Kind Gottes? Und da heißt es ja weiter in dem Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, er schafft Heil mit seiner Rechten, das Heil der Erlösung in Jesus Christus und mit seinem heiligen Arm. Und der Herr lässt dieses Heil kund werden vor den Völkern. Das ist das Evangelium, was durch die Nationen zieht. Er macht seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, das ja zuerst das Evangelium empfangen sollte. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Alle sollen erfahren, dass die Befreiung aus der inneren Knechtschaft vorhanden ist zum ewigen Leben. Darum jauchzt dem Herrn alle Welt, singt, rühmt und lobt. Der Predigttext zum heutigen Sonntag fordert ja geradezu auf, in diesem Singen des neuen Liedes zu bestehen, nicht nur einmal gesungen zu haben, sondern jeden Tag zu singen. Der Apostel Paulus schrieb aus dem Gefängnis zu Rom an die Gemeinde zu Kolossä. Er schrieb eigentlich an Gläubige etwas, was sie schon längst wissen sollten und worin sie längst stehen sollten. Aber der Alltag verschlingt ja manchmal die guten Gedanken, die geistlichen Gedanken. Wir sind nicht dann das, was wir sein sollten und was wir sein können durch die Gnade des Herrn. Und wir versinken wieder in das menschliche Wesen, statt zu singen im neuen Leben und Wesen Jesu Christi. Denn er ist das Bild Gottes, was in uns aufgerichtet werden soll. Im Kolosser 3, Abvers 12, mahnt nun der Apostel, der im Gefängnis saß in Rom, diese Gläubigen und sagt, zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. So wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Allein diese Verse sind wie ein Lobgesang. Ein Hinweis auf den, der die Befreiung geschenkt hat aus der Knechtschaft der Sünde. Gott in Jesus Christus. Und darüber sollen wir jeden Tag freudig sein. Wir kommen ja vom Zeitablauf von Ostern her. Karfreitag. Jesus starb für uns. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat das neue Leben ans Licht gebracht. Er hat die Jünger motiviert, dieses neue Leben zuzulassen in ihrem Herzen. Er hat die Jünger aufgefordert, dieses neue Leben zu verkündigen. Und nicht nur zu verkündigen, sondern selber da drin zu stehen. Das ist ja sehr wichtig. Man kann ja dem Nächsten sagen, was gut ist, ohne es selber zu tun. Aber wir sollen Zeugnis sein, nicht nur mit Worten, sondern mit unserem Wesen, mit dem Ebenbild Christi in uns. Ja, Gott hat Wunder getan und tut sie immer wieder. Und dieses größte Wunder ist eben die neue Kreatur in uns. Das ist das größte Wunder. Es ist nicht ein großes Wunder, wenn wir vielleicht ein paar materielle Geschenke, die wir erbeten haben, bekommen. Sondern das größte Wunder ist das neue Leben in uns, das wir zuvor überhaupt gar nicht hatten, das Gott uns geschenkt hat. Darum schrieb auch der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth später, wenn jemand in Christus ist, dann ist er doch eine neue Kreatur. Und das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Hier ist etwas in unser Leben getreten, liebe Geschwister, an das wir erinnert werden sollen, so wie Paulus auch die Gemeinde zu Kolossee erinnert. Er erinnert, es ist doch alles neu geworden. Du hast ein total Neues bekommen in deinem Leben. Du hast nicht nur eine Reform deines Lebens bekommen, sondern ein ganz anderes. Und das ist in dir. Und dies hat ein ganz anderes Wesen als das natürliche menschliche Wesen. Alles ist neu geworden. Und Paulus schrieb dann weiter, das ist aber alles von Gott. Das hast du nicht gemacht. Das konntest du nicht machen. Es ist alles von Gott dir geschenkt worden, der uns mit ihm selbst versöhnt hat, diesem Gott, durch Jesus Christus. Gott selbst hat diese Verbindung zu uns geschaffen. Er machte sich auf, wir konnten sie nicht aufrichten, die Verbindung. Er hat sie zu uns aufgerichtet. Er hat nicht nur etwas wieder in Ordnung gebracht, was irgendwie kaputt gegangen ist, sondern er hat was ganz Neues an die Stelle gesetzt, wo er zuvor gewesen ist. Der alte Mensch ist kaputt gegangen, durch Sünde belastet. Den konnte man nicht reparieren, sondern man musste einen neuen Menschen schenken. Und der neue Mensch heißt Jesus Christus in uns. Darüber können wir nur Lob und Dank sagen und jeden Tag Gott die Ehre geben, dass er dies getan hat. Es ist das Ebenbild, was sich Gott ja schon geschaffen hatte in Adam und Eva, in dem Wesen da drin, was wiederhergestellt worden ist, was zuvor durch die Sünde kaputt gegangen ist. Denn wir lesen ja in 1. Mose, wo es heißt, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Gott hat sich etwas geschaffen, was er akzeptieren kann, was er beglaubigen kann, was ihm Freude bereitet. Aber das Bild ist kaputt gegangen durch die Sünde. Und nun hat er in seinem Sohn Jesus Christus dieses Bild wiederhergestellt, dieses Wesen wiederhergestellt und hat es den Menschen gegeben durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und dieses Wesen ist wieder ganz neu. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, das gefällt Gott, wo das ist. Und das soll pulsieren, das soll nicht wieder verschüttet werden durch unser Menschsein im Alltag, sondern wir sollen als Kinder Gottes leben und dadurch das neue Lied singen. Das Leiden und Sterben unseres Heilandes, wo er unsere ganze Schuld, und zwar alle Schuld, auf sich genommen hat und hinweggetragen hat, mit seinem Versöhnungsblut hat uns befreit zum Empfang dieses neuen Lebens. Wenn Israel Passa feiert, dann geht es ja immer noch darum, dass wohl eine Befreiung stattgefunden hat von der äußeren Knechtschaft und dass wohl die Sünde zugedeckt ist beim Yom Kippur, aber noch nicht hinweggenommen ist. Jesus Christus hat die Sünde hinweggenommen. Um den Freiraum zu schaffen, das neue Leben, den neuen Menschen in uns zu pflanzen, durch den Heiligen Geist. So wie es auch im Hebräerbrief Kapitel 10 steht, da lesen wir ja, dass mit diesem einen Opfer Gott in Jesus Christus diejenigen vollendet hat, die ihn aufgenommen haben. In Ewigkeit vollendet. Da ist gar nichts mehr hinzuzutun. Du und ich, wir brauchen gar nichts mehr dahinzutun, sondern wir sollen das neue Leben nur pulsieren lassen. Und wenn das pulsiert, dann singen wir ein neues Lied. Weil wir uns jeden Tag wundern über die Wunder Gottes. Wir wundern uns, dass wir so im Wesen leben können, wie wir es nie konnten. Plötzlich haben wir Geduld, wo gar keine war. Plötzlich können wir demütig sein, wo wir vorher hochmütig waren. Ein Wunder. Singet dem Herrn ein neues Lied. Vorher waren wir gar nicht so barmherzig, sondern sehr ich-bezogen. Jetzt geht das. Ein neues Lied. Das soll hervortreten. Es ist doch alles fertig. Und wenn Gott solch ein gewaltiges Wunder getan hat, sollte er uns nicht die Auswirkung dieses Wunders auch erleben lassen? Das Wunder der Vergebung der Sünden? Das Wunder der Erlösung von der Knechtschaft der Sünde? Sollte er uns nicht auch die Auswirkung dieses Wunders erleben lassen? Doch, das will er. Paulus schrieb auch an die Gemeinde zu Rom und sagte im Römer 8, Vers 32, wenn Gott seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, ja, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Auch daran sollen wir an diesem Sonntag neu erinnert werden. Gott will dir alles schenken, alles. Du hast überhaupt keinen Mangel. Du bist überhaupt nicht arm im neuen Wesen. Ist ja alles da. Er will dir alles schenken. Gebrauche es doch einfach. Sollte Gott uns mit sich versöhnt haben und die neue Kreatur nicht erfahren lassen? Nein, nein. Nicht nur Versöhnung, sondern auch das neue Leben will er uns geben. Erstens, das neue Lied, wir sind mit Christus auferstanden. Alle, die Jesus Christus im Glauben in ihr Leben aufgenommen haben, sind nicht nur mit ihm gestorben am Kreuz wegen der Sünde, sie sind nicht nur in den Tod versenkt worden, begraben worden, sondern alle, die Jesus aufgenommen haben, sind mit ihm auch auferstanden. Nicht zu dem alten Leben, sondern zu dem neuen Leben. In Vers 3 dieses Kapitels, was wir gerade als Bibeltext für den heutigen Sonntag gelesen haben, sagt es ja der Apostel, ihr seid gestorben, euer Leben, jetzt wird vom Leben gesprochen. Wo ist das? In Christus ist es verborgen in Gott. In Christus, das ist euer neues Leben. Und das neue Leben ist wichtig, dass ihr es immer wieder annehmt und darauf eingeht. Versucht nicht immer wieder im alten Leben zu hantieren, sondern im neuen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Wir brauchen also als Kinder Gottes, die den Heiligen Geist empfangen haben und das neue Leben, versiegelt sind, für das ewige Leben, für das Erbe, was uns aufgehoben ist im Himmel, keine Rückschau auf unser sündiges, verderbtes, vergangenes Leben zu halten. Wir brauchen nicht rückwärts schauen. Wir leben in der Gegenwart. Wir leben auch von diesem neuen Leben der Gegenwart in die Zukunft. Wir rechnen immer mit dem Neuen, niemals mit dem Alten. Ich bin so, wie ich bin. Nein, nein. Ich bin so, wie ich geworden bin durch die Gabe Gottes. Das bin ich. Und darin darf ich bestehen. Ich muss nicht zanken. Und wenn mir jemand wehgetan hat, ich darf vergeben. Und zwar genauso vergeben, wie Christus mir vergeben hat. Ohne Vorbedingung. Jesus starb für mich zu einer Zeit, wo ich noch nichts nach ihm fragte. Er hat mir vergeben. Und so sollen wir ein Herz haben der Vergebung. Auch wenn der andere noch gar nicht um Vergebung gebeten hat, soll unser Herz frei bleiben. Ja, ich vergebe ihm. Na, vielleicht kommt er sogar und entschuldigt sich. Dann sage ich, ich habe ihm schon vergeben. So sollen wir miteinander leben. So dürfen wir miteinander leben. Und das macht uns selber froh und setzt das neue Lied frei. Keine Rückschau halten in das alte, sündige, verderbte Leben. Das neue Leben darf und soll immer wieder ans Licht kommen. Wir können sagen, die Sünde heraus und das Ebenbild Gottes hinein. Das Ebenbild Gottes in Christus in uns. Das Zweite, in Vers 10 in diesem Kolosserbrief lesen wir ja, den neuen Menschen habt ihr angezogen und der wird immer wieder zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen erneuert, der ihn geschaffen hat. Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das Ebenbild Gottes in Christus, das ist in uns. Wir brauchen uns nicht Mühe zu geben, uns persönlich zu verbessern, sondern wir lassen das Ebenbild Gottes in uns zu. Zieht den neuen Menschen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild Gottes, der in ihm geschaffen ist. Weil wir nun mit Christus auferstanden sind, suchen wir ja auch nicht mehr, was auf Erden ist als Maßstab, sondern wir suchen, was droben ist. Wir möchten Beschenkte sein aus der Ewigkeit in die Zeit hinein. Wir möchten Beschenkte sein von Gott in seinem Wesen, das hier auf Erden sichtbar werden soll. Wir wollen für ihn leben. Dann können wir auch mit dem Psalm 98, aus dem ja dieser Lobgesang ist, sagen, wir singen stets ein neues Lied. Ein neues Lied der neuen Erfahrung mit dem Herrn. Jeden Tag neue Erfahrung. Darum bitten wir auch morgens in unserem Gebet. Ein drittes. Wir ehren den Herrn nicht nur durch unseren Glauben. Dass wir an ihn glauben, dass wir glauben, dass er da ist und dass er so Wunderbares gezeugt hat, sondern wir ehren ihn darin, dass er Gestalt, seine Gestalt in uns ausbreiten kann. Je mehr er seine Gestalt ausbreiten kann, desto größer ist die Ehrung seines Namens. Wir ehren ihn nicht mit Worten, sondern wir ehren ihn mit seinem Wesen. Dass er den Zugriff hat auf unser Leben. Und das steht allen Gotteskindern zu, soweit wir Gotteskinder sind. Wer noch kein Gotteskind ist, der kann auch heute sein Herz Jesus öffnen und ihn aufnehmen in sein Leben. Alles hat Gott vorbereitet. Er will der Herr in deinem, in meinem Herzen sein. Ehre ihn durch sein Wesen. Durch das Bild, so drückt es der Apostel Paulus einmal aus, durch das Bild des letzten Adams. Wir tragen den ersten Adam mit uns herum, äußerlich gesehen. Der ist aber verdorben. Jetzt der letzte Adam ist Christus, der ist in Ordnung, vollkommen, rein. Ehren wir Jesus, indem das Bild des letzten Adams in uns Gestalt annehmen darf und neue Strahlkraft nach außen entwickeln kann, sodass andere erkennen, wir gehören zu Gott. Wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar mit ihm werden in der Herrlichkeit. Offenbar, das heißt doch, wir sind schon hier auf Erden solche, bei denen innerlich Christus offenbar geworden ist durch sein neues Wesen. Aber wir werden dann auch im Himmel äußerlich offenbar als solche, die ganz neu geworden sind. Alles ist neu geworden, weil dann der alte Adam, der äußere, abgelegt wird. Ich denke, das ist doch alles Grund zur Freude. Und diese Freude sollte uns auch in unserer gegenwärtigen Zeit durchziehen. Wir sind als Kinder Gottes, und darüber bin ich so dankbar, gar nicht aufgerufen, die Welt zu reformieren und die Unregelmäßigkeiten regelmäßig zu machen, sondern wir sollen einfach Strahlkraft haben von dem, der seine Strahlkraft in uns hineingesetzt hat, nämlich Jesus Christus. Auch schreibt der Apostel Paulus an die Gläubigen in Korinth und weist darauf hin, dass ja dann auch die äußere Bilderscheinung Jesu einst stattfinden wird, dass wir alles ablegen, was uns jetzt noch äußerlich hinderlich sein kann. In 1. Korinther 15 sagt er, ich sag euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden, ja in das äußere Bild Jesu im Himmel. Und dasselbe geschieht dann zur Zeit der letzten Posaune. Das ist die 7. Posaune, wo es dann in der Offenbarung heißt, dass das Reich Gottes in der unsichtbaren Welt zunächst aufgerichtet wird. So jetzt sind die Reiche des Herrn. Und wir werden ihm entgegengerückt. Und alles Äußere der vom alten Adam ist dann verschwunden. Nicht nur das innere neue Bild ist da, das äußere neue Bild ist dann auch da, wie es der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief. Wir werden ihn sehen, wie er ist, denn wir werden ihm gleich sein. Ist das nicht wunderbar? Singt dem Herrn ein neues Lied. Und das ist jetzt schon in unserem Herzen Realität. Wir haben nicht wie die Welt Grund zur Traurigkeit, sondern wir haben Grund zur Freude. Viertens, wie sieht denn nun dieser neue Mensch aus? Er hat ja ein ganz bestimmtes Merkmal. Wir haben einige Merkmale gelesen. Und das Oberste, so möchte ich mal sagen, ist das Erbarmen. Das Erbarmen. Jesus Christus hatte großes Erbarmen mit uns. Es steht zum Beispiel in Matthäus 14, Vers 14, als er die Menschen so sah, hat er nicht nur registriert, wo sie so im Abseits gelebt haben, so wie wir das ja vom alten Menschen her kennen. Wir gucken dann immer, aha, naja, bei dem ist das so und so und deswegen, weil er das und das getan hat. So sah Jesus die Leute nicht an, sondern es steht da geschrieben, als er das Volk sah, da jammerte es ihn. Es jammerte ihn. Und er half denen, die zu ihm kamen. Er heilte viele Kranke. Oder wenn wir in Lukas 7 lesen, da ging es ja darum, in der Nähe vom Berg Tabor, da ist ja die kleine Stadt Nain. Und da kam er mit den Jüngern sehr nahe an diese Stadt und da passierte Folgendes, dass zu derselben Zeit gerade ein Leichenzug aus der Stadt herauskam. Eine Frau hatte ihren einzigen Sohn verloren. Sie war eine Witwe, der Mann war auch schon nicht mehr da. Und als Jesus das sah, da steht wieder, es jammerte ihn derselben. Barmherzigkeit, da müssen wir was tun. Und dann sagte er zu der Frau, weine nicht, es jammert mich. Weine nicht. Und ging dann zu dem Jüngling und sagt, Jüngling, stehe auf. Und er wurde lebendig und er gab ihn der Mutter wieder. Die große Barmherzigkeit Gottes ist das neue Wesen in dem neuen Menschen in uns. Wo dieses Erbarmen in uns pulsiert, werden alle anderen Eigenschaften auch freigesetzt. Nämlich Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und einer trägt die Last des anderen. Das Erbarmen schließt das alles ein. Man vergibt, man trägt nicht nach und so weiter. Es jammerte ihn. Oswald Chambers hat über dieses Erbarmen des neuen Menschen mal so etwas ausgedrückt und geschrieben. Er sagt, wenn wir neu geboren sind, dann fängt der Heilige Geist an, seine neue Schöpfung in uns zu gestalten. Und irgendwann wird nichts mehr vom alten Leben übrig sein. Unsere düstere Lebensanschauung verschwindet und ebenso unsere alte Einstellung zu den Dingen. Und wir sehen, dass alles von Gott ist. Wie können wir zu einem Leben ohne Begehrlichkeit, Egoismus und ohne Empfindlichkeit gegen den Spott der anderen finden? Durch echte Liebe, denn sie ist ja langmütig und freundlich. Sie lässt sich nicht erbittern, rechnet auch das Böse nicht zu. Und wie komme ich zu solcher Liebe? Das ist nur möglich, wenn wir nicht zulassen, dass etwas vom alten Leben bleibt und uns stattdessen einfach vollkommen auf Gott verlassen. Und zwar so vollkommen, dass wir nicht mehr Gottes Geschenke suchen, sondern nur Gott selbst. Nur Gott selbst. Das ist das neue Leben. Nicht die Geschenke machen uns zu neuen Menschen, die Gott bereitet hat, sondern das Leben aus ihm in Jesus Christus. Und da wirft sich natürlich die Frage auf, stehe ich noch in diesem herzlichen Erbarmen? Im Blick auf diese Welt, lasse ich mich noch von Jesus in dem neuen Leben gebrauchen oder suche ich wieder das meine? Auch hier klagte einmal der Apostel Paulus, wenn ich so oft ich das lese, tut's mir eigentlich auch im Herzen weh. Er sprach von Timotheus, seinem Ziehsohn, den er an die Gemeinde senden wollte. Und er sagt, ich habe nicht so einen, der meiner Gesinnung ist. Und dann kommt dieser kleine Nachsatz, sie suchen alle das Ihre, nicht was Christus Jesus angehört. Sie suchen sich selbst. Und das soll doch nicht sein. Da kann man kein neues Lied der Freude singen. Da muss man das alte Lied der Vergänglichkeit und der Schmerzen und des Todes singen. Aber wenn wir suchen, was Jesus Christus in uns entfacht hat und was er tut, sind wir immer wieder erstaunt über dieses Wunder der Gnade Gottes und singen ein neues Danklied. Dann sind wir auch bereit, in Demut und Sanftmut dem Nächsten zu dienen. Christus in uns heißt vergebungsbereit sein in jeder Hinsicht. Nicht nur den Ungläubigen gegenüber, sondern besonders den Glaubensgeschwistern gegenüber. Da ist das Trainingsfeld, wo wir einander vergeben dürfen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir auch den Menschen draußen vergeben. Aber wenn wir als Glaubensgeschwister einander nicht vergeben können, können wir auch dem Nächsten draußen nicht vergeben. Da müssen wir nur über ihn schimpfen und ihn anklagen. Versteht ihr? Die Liebe Gottes soll in der Gemeinde Jesu pulsieren, unter denen, die Jesus kennen und das neue Leben aufgenommen haben. Das Ebenbild Jesu soll in uns so aufstehen, dass wir mit ehrlichem Herzen beten können, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist das Ebenbild Jesu. Der größte Ausdruck des neuen Menschen ist diese Liebe zu Gott und untereinander. Es ist das Band, so heißt es hier in der Schrift, der Vollkommenheit. Band der Vollkommenheit. Denn die Liebe hat eine große Tragkraft. Sie beinhaltet sogar die Liebe zu dem ärgsten Feind. Weil es uns jammert, dass dieser feindlich gesinnte Mensch so wenig auf Gott achtet und immer der Sünde dienen muss. Es jammert uns. Darum lieben wir ihn und laden ihn ein, dass er doch endlich Befreiung annimmt aus seinem feindlichen Wesen. Diese Liebe Gottes kennt keine Abgrenzungen von schwierigen Menschen. Auch heißt es im Römerbrief dazu, Gott preist diese seine Liebe, die er in uns in Christus gesenkt hat, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er liebt ohne Bedingung. Und wie wir schon angetönt haben, diese Liebe ist langmütig und freundlich, Sie eifert nicht, sie treibt auch nicht Mutwillen mit dem Nächsten und sie bläht sich nicht auf, sie stellt sich auch nicht ungebärdig, sie sucht auch nie das Ihre, sondern den Segen für den anderen, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse gar nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern der Wahrheit. Sie verträgt alles. Wunderbares Wort, da kann ich nur sagen, ich singe dem Herrn ein neues Lied. Diese Liebe verträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das habe ich nicht von mir aus. Das kann nur das Geschenk Gottes sein. Und darüber will ich meinen Heiland immer loben und preisen, ein neues Lied singen, wo ich merke, dass das funktioniert hat. Kantate ist so ein Sonntag, der uns dazu auffordert, dieses neu zu entdecken. Und wie komme ich nun dazu? Chambers sagte ja, wenn ich allein Gott suche, nicht seine Geschenke, sondern ihn, nur ihn, ich will Gott. So steht es auch im Psalm 73, wenn ich nur ihn habe, dann habe ich alles. Dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ihn brauche ich. Das muss unser tägliches Verlangen sein, Jesus Christus zu haben, zu kennen, anzubeten, ihn zu preisen, zu bitten, dass er sich offenbart in uns. Dann sind wir die gesegnetsten Leute auf dieser Erde. Und dann gehören wir auch zu denen, von denen Jesus sagt, die mit ihm unter seinem Joch, unter seiner Führung leben. Nehmt auf euch mein Joch, kommt einfach mit mir mit und lernt von mir. Lernt von mir. Ihr könnt ja nicht von euch selbst lernen, will er sagen. Ihr könnt auch nicht von dem nächsten Menschen was lernen. Wenn ihr was Echtes haben wollt, lernt von mir, sagt Jesus. Dann werdet ihr ganz tiefe Ruhe und Frieden finden für euer Herz. Dann wird das unruhige Herz ganz ruhig. Lernt von mir. Ja, das wollen wir. Und auch an diesem Sonntag uns neu nahe bringen lassen. Es geht hier nicht nur um ein Joch. Das Wort Joch kann uns ja sowas Beschwerliches ausdrücken. Ach, da komme ich ja wieder in eine Zwangsjacke. Nein, es geht um sein Joch. Und das ist sanft. Und das ist leicht. Und das ist gut. Und da erleben wir Wunder über Wunder. Dort kommen wir zur Ruhe. Ja, dem Aufrichtigen, so sagt es auch das Wort Gottes in Sprüche 2, Vers 7, lässt es Gott gelingen. Wer aufrichtig zu Jesus kommt, der kriegt das alles geschenkt. Der kriegt das alles geschenkt. Und er darf sich täglich darin erfreuen. So dass er mit dem Vers 17 aus unserem Predigttext auch sagen kann, alles, was ich dann tue mit Worten und Werken, das tue ich alles im Namen des Herrn Jesus. Ich gehe im Namen des Herrn Jesus in mein Berufsleben. Ich werde dort was anschrauben im Namen des Herrn Jesus. Ich koche das Essen im Namen des Herrn Jesus. Ich gehe einkaufen im Namen des Herrn Jesus. Ich mache einen Krankenbesuch im Namen des Herrn Jesus. Ich rede mit dem Nächsten im Namen des Herrn Jesus. Alles immer im Namen des Herrn Jesus. Er ist immer da, die Mitte. Das kann ich dann sagen. Und dann kommt das gut. Dann gehe ich nicht als alter Adam ins Krankenhaus, um den Kranken zu besuchen. Dann werde ich nicht als alter Adam am Kochtopf stehen und nicht als alter Adam mein Berufsleben ausüben, sondern als der neue Mensch, der letzte Adam. Und das ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Arbeit. Ich erinnere mich an die Aussagen in der ehemaligen Sowjetunion von manchen Gläubigen. Sie wurden ja oftmals von ihrem Arbeitsplatz weggerissen und dann in ein Konzentrationslager geschickt, weil sie gläubig waren, nur deswegen. Aber die Nachfrage bei dem Leiter des Betriebes, ob sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen, lautete immer, nein, sie waren die besten Arbeiter. Ja, die haben in einer Art gearbeitet wie die anderen alle nicht. Das Einzige war der Glaube an Gott, der uns störte. Ein wunderbares Zeugnis, das die anderen geben mussten über ihr Leben. Ja, die anderen haben zwar auch gearbeitet, aber nicht so wie diese. Die haben freudig alles gemacht, ohne Murren, ohne irgendwie Anklagen, in Liebe und haben alles dann auch gut und richtig gemacht. Aber der Glaube an Gott, der hat gestört, deswegen mussten wir sie raustun. Ja, das neue Leben soll uns und jeden von uns vorantreiben. Wer zu Gott kommen will, soll ein aufrichtiges Sündenbekenntnis ablegen. So wie einst der Zachäus, das lese ich auch immer wieder gerne, als er hörte, dass Jesus durch Jericho ging, stieg er einfach, weil er klein war, auf einen Baum. Er wollte unbedingt den sehen, von dem gesagt wird, dass er neues Leben geben kann. Er wollte nicht mehr in seinem alten Leben stehen. Er hat ja betrogen, er war geizig. Er hat andere übers Ohr gehauen und er hatte einen schlechten Ruf unter den Menschen unterdessen. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben und das konnte ja nicht so weitergehen. Jetzt wollte er endlich sehen, wer ist dieser Jesus? Und als er ihn sah, hat er zwar nichts gesagt, aber Jesus hat gesehen, wer er ist. Und Jesus rief dann, oh, komm mal runter, ich sehe schon, dass du da oben sitzt. Komm, ich komme in dein Haus. Und das hat dieser Zachäus mit großer Freude angenommen. Und dann hat er sofort gesagt, ja, ja, ich habe ja offenbar viele betrogen, das gebe ich denen vierfach wieder. Ich will das alles gut machen. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich auch noch den Armen. Ich will ein ganz anderes neues Leben haben. Und was sagt der Herr Jesus? Diesem Haus ist das Heil widerfahren. Das neue Leben hat er angenommen. Und der Zachäus hatte ganz gewiss nicht nur fromme Worte ausgedrückt, sondern er hat es auch getan. Und er wurde ein neuer Mensch. Und so sollen auch wir neue Menschen sein. Darum ist uns jetzt am Anfang der neuen Woche auch der Zuspruch gegeben, sing doch ein neues Lied, lass doch den neuen Menschen zu. Bleibe doch nicht so, wie du sonst warst und wie du manchmal wieder handelst im alten Adam. Sei doch der neue Mensch. Dann können wir ja auch gemeinsam mit diesem Psalm, den ja auch Bruder Lorenz vorgelesen hat, den Wochenpsalm sagen, Vers 1, Psalm 149, da heißt es nämlich auch, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Das hat ja der Apostel Paulus auch geschrieben, ihr seid die Heiligen und deswegen soll das und das bei euch vorherrschen. Diese Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er hilft den Elenden. Herrlich! Die Heiligen sollen fröhlich sein. Singet dem Herrn ein neues Lied. Sie sollen fröhlich sein. Sie sollen aus sich gegenseitig Mut machen können, indem sie einander auf Jesus hinweisen, der da lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. So wie es auch Albert Knapp gesagt hat in einem Lied, Jesus zu kennen und Jesus zu haben, das ist das herrlichste Los in der Welt. Das Ebenbild Gottes in uns. Amen.